Krieg ist der völlig Faschistoid. Als Stacheln Hexen Hass schwören, das in jedem Lied. Das ist der Regen, auf dem wir Blumenbeete legen. Der fette Bräute, der Tonne herumtragen. Der Hass in Notenfahrt, Panik, Kraft übermotiviert. Achtung, Gefahr, dass die Allah verboten initiiert. Nach außen Biedermann, der nette Herr von nebenan. Die Wacht jagiert sich in seinen Sumpf, in seine braunen Bahn. Die Mitmenschen und Nachbarn, die sich nicht an ihm stören. Wie kann das sein, und sollte unfassbar, sollten sich doch empören. Unterschriften sammeln, demonstrieren ihre Strategie gegen jeden Herrn mit seiner mitwartenden Ideologie. Einander Nazi, ewig gestern völlig faschistoid. Als Stacheln Hexen Hass schwören, das in jedem Lied. Das ist der Regen, auf dem wir Blumenbeete legen. Der fette Bräute, der Tonne herumtragen. Der Hass in Notenfall, Paragraph übermotiviert. Achtung, Gefahr, Nazi, Allah, verboten initiiert. Nach außen Biedermann, der nette Herr von nebenan. Die Wacht jagiert sich in seinen Sumpf, in seine braunen Bahn. Wochen völlig uneingeschränkt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Kein Westerchen trüb, ruft sich hinter den Ohren. Sei respektlos, ungehoben, fast und unverfroren. Nicht jeder fällt drauf rein, geht euch ins Netz. Nicht jeder glaubt euer guten Menschengeschwätz. Nicht an allem, was man liest, ist auch was dran. Er ist freundlich, hilfsbereit, der nette Nazi von nebenan.